Das ist wie ein persönlicher Bodyguard. Euer Sera und viele weitere Homos begleiten uns. Wir sind, naja, einfach geil, Digga.